Schon als Kind war da ein leiser Ton, nicht sehr. Was man mir lehrte, klang wie Wurm die Welt sprach. Mir vor, wie ich zu leben hab, doch mein Herz hörte nie auf zu fragen, war, was, wenn das nicht stimmt? Sie nannten mich komisch, nannten mich allein. Doch in mir war Wissen, das durfte nicht sein. Die Matrix nicht wie Hollywood sie malt. Ein Muster aus Rechtecken, das das Leben verwaltet. Tesla flüstert 3, 4, 6, 9. Die Schlüssel zum Kosmos, nicht nur Zahlenspiel allein. Da Vinci saß schon in der Natur. Die Welt ist Mathematik, so leise, so pur. Du wurdest programmiert, nie informiert. Ihr zahlendes Herz hat dich kalt dressiert. Doch jede Zelle kennt ihren Klang. Grinst Zinkschall und dort fängt Heilung an. Die Frequenz, die heilt, war nie im Lehrbuch drin. Weil wer dich klein hält, verliert Gewinn. Musik aus Propaganda klang als Maske. Doch weit schwingt tiefer unter deiner Jacke. Dein Körper ist ein Tempel aus Resonanz. Kein Arzt kann dir geben, was du schon lang fandst. Die Mysterien leben, sie rufen dich. Du bist kein Projekt, du bist ewig und schlicht. In jedem Schatten liegt deine Frequenz. Ein Sprung vom Mythos zur Essenz. Die Reise beginnt mit dem ersten Blick in dich hinein und nicht zurück. Du trägst alles, was du brauchst in dir. Doch du wurdest gelehrt, du brauchst ein Außen dafür. Du wurdest programmiert, doch nie informiert. Viel zu hundes Herz hat dich kalt dressiert. Doch jede Zelle kennt ihren Klang. Denn sitz ich still, dort fängt Heilung an. Du bist Schwingung, bist das Licht im System. Und die Wahrheit war nie bequem. Also tauch jetzt ein in dein eigenes Sein. Die verborgene Frequenz mach dich endlich frei. Du warst nie krank, nur ohne dein Lied und der Ton der Heilung.